Ein elegant gekleideter Herr von aristokratischer Haltung sitzt im Salon des vornehmen Hotel Crillon bei einem ausgesucht köstlichen Frühstück. Graf Victor Lustig liebt Paris. Die Schönheit und Exklusivität dieser Stadt ist wie geschaffen für ihn. Nirgendwo auf der Welt gibt es einen besseren Ort für einen Grafen. Ihm gegenüber sitzt sein Assistent Dan Collins, ein geschickter Gauner, der über einige nützliche Spezialbegabungen verfügt. Von besonderem Wert ist sein feines Gespür für Misstrauen. Wann immer der Graf sicher ist, ein Opfer eingewickelt zu haben, überprüft Collins, ob nicht vielleicht doch noch ein kleiner versteckter Rest Argwohn zerstreut werden muss, bevor man zum entscheidenden Schlag ausholt. Diese Fähigkeit wird in den kommenden Tagen von größtem Nutzen sein. Der Graf blickt nachdenklich aus dem Fenster auf den Eiffelturm. 1889 vom genialen Konstrukteur Alexandre Gustave Eiffel erbaut, sollte er ursprünglich nur für die Dauer der Weltausstellung das Zentrum der Stadt schmücken. Doch schnell entwickelte er sich zu einer Attraktion. Und so ließ man ihn erst einmal stehen, um in Ruhe zu überlegen, ob er sich möglicherweise als neues Wahrzeichen für die Hauptstadt Frankreichs eignet. Diese Frage wird zum Zeitpunkt, an dem unsere Geschichte spielt, bereits seit mehr als 30 Jahren lebhaft diskutiert. Und jeder Einwohner von Paris hat dazu seine ganz eigene Meinung. Mancher findet den Turm abgrundtief hässlich und monströs. Andere sehen darin den Vorboten einer neuen modernen Zeit, in der die Technik ungeahnte Triumphe feiern wird. In der Zeitung, die der Graf eben beiseite gelegt hat, wird dieser Auseinandersetzung ein weiterer Aspekt hinzugefügt. Der Turm ist angenagt vom Zahn der Zeit. Doch die Deputierten des Stadtparlaments können sich nicht entscheiden, die notwendigen finanziellen Mittel für seine Reparatur bereitzustellen. Man streitet also erneut darüber, was grundsätzlich geschehen soll. Auch der Graf macht sich Gedanken und richtet schließlich das Wort an seinen Assistenten. »Er steht zum Verkauf«, sagt er und deutet hinaus. Denn Collins weiß nicht, was ihn das angehen könnte. Die ewigen Streitereien um das gewaltige Gerüst aus Eisen sind ihm durchaus bekannt, haben ihn aber nie sonderlich interessiert. Sollen sie mit dem Ding doch machen, was sie wollen. Der ausdauernd versonnene Blick des Grafen aber lässt ihn nachdenklich werden. »Sie wollen ihn doch wohl nicht kaufen?« fragt er scherzend. Victor Lustig schüttelt den Kopf. »Nicht kaufen, Collins. Verkaufen.« Zuerst hält Collins das für einen Witz, den er nicht besonders lustig findet. Dann begreift er, dass es keiner ist. »Sie wollen den Eiffelturm? Wir brauchen dazu gute Ausweise, das richtige Briefpapier und ein paar zusätzliche Unterlagen, die nicht schwer zu beschaffen sein sollten. Und wir brauchen natürlich einen Käufer. Wem kann man das Ding wohl verkaufen?« »Niemandem«, antwortet Collins. »Was soll man damit auch anfangen? Niemand ist so beschränkt und kauft den Eiffelturm.« »Irrtum, mein Lieber«, erwidert der Graf. »Ein Käufer wird gar nicht so schwer zu finden sein.« Bereits eine Woche später finden sich tatsächlich 5 Interessenten in einem noblen Konferenzraum des Hotel Crillon ein. Jeder von ihnen hat zuvor einen gut gefälschten Brief vom stellvertretenden Direktor des Ministeriums für Post und Telefonie erhalten, in dem er gebeten wurde, vorstellig zu werden. Als Zweck des Treffens ist eine Unterredung zur Vergabe eines Regierungsauftrags genannt. Nähere Angaben werden im persönlichen Gespräch erfolgen. Victor Lustig heißt die anwesenden Herren willkommen und stellt sich als Abteilungsleiter des Ministeriums vor. Bevor er ihnen den eigentlichen Zweck des Treffens erläutern wird, muss eine Angelegenheit grundsätzlich geklärt werden. Es ist unverzichtbar, dass alle Anwesenden als Männer von Ehre zusichern, jedes Wort, das hier und heute besprochen wird, mit äußerster Diskretion zu behandeln. Die Herren garantieren selbstverständlich ihre Verschwiegenheit und der Abteilungsleiter des Ministeriums eröffnet ihnen, dass die Regierung sich entschlossen habe, den Eiffelturm nicht zu reparieren, sondern abzureißen. »Und Sie, meine Herren«, fährt er fort, »wurden als seriöse, vertrauenswürdige und gewissenhafte Unternehmer ausgewählt, Ihr Angebot für die gut 7000 Tonnen Alteisen abzugeben. Wer das höchste Angebot einreicht, wird den Auftrag erhalten. Allgemeine Überraschung bei den Alteisenhändlern und Stolz, ein so großes Vertrauen bei der Stadtverwaltung zu genießen, dass sie in diesen, wie im Verlauf der Besprechung mehrfach erwähnt wird, geheimen Plan eingeweiht werden. Um der Sache einen noch glaubwürdigeren Charakter zu verleihen, lädt der Abteilungsleiter sie im Anschluss an die Unterredung zu einer Besichtigung des Objekts ein. Dort angekommen, beeindruckt er zunächst mit detailliertem Fachwissen über eine Vielzahl technischer Details des Bauwerkes. Dann widmet er sich ausführlichen Gesprächen mit jedem Einzelnen der Herren. Dieses Vorgehen verschafft ihm die Möglichkeit, das geeignete Opfer in aller Ruhe auszuwählen. Am Ende des Ortstermins entscheidet er sich für einen Mann, der, aus kleinen Verhältnissen in der Provinz stammend, nach Paris gewechselt ist und es hier zu ansehnlichem Erfolg gebracht hat. Eine gewisse gestellt zur Schau getragene Vorsicht im Verhalten dieses Monsieur Poisson verrät, dass er eitel ist. Erfolg allein genügt ihm nicht. Er will mehr. Er will die Anerkennung der oberen Gesellschaftsschichten. Der Auftrag, der hier winkt, käme da wie gerufen, denn er wird viel Aufmerksamkeit und Ansehen einbringen. Monsieur Poisson ist das perfekte Opfer. Im Verlauf des nächsten Vormittags überbringen die 5 Alteisenhändler ihre Angebote ins Hotel Crillon, in versiegelten Umschlägen und jeder zu einer anderen Uhrzeit. Victor hatte ihnen zu verstehen gegeben, das hohe Maß der erforderlichen Diskretion mache es unmöglich, die Herren im Ministerium zu empfangen. Man habe daher das Hotel als neutralen, unauffälligen Ort für die Übergabe der Umschläge ausgewählt. Das klingt für alle logisch und überzeugend. Niemand zweifelt daran, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Schließlich weiß man ja, wie brisant das Thema ist und welcher Sturm der Entrüstung losbrechen könnte, würde die Entscheidung der Regierung vorzeitig bekannt. Den Eiffelturm abzureißen ist alles andere als eine Lappalie. Und Gott möge verhindern, dass es durch Indiskretion oder Leichtsinn zu einem Eklat kommt. Bereits am Nachmittag des gleichen Tages erscheint Dan Collins, bisher noch gar nicht in Erscheinung getreten, im Büro von Monsieur Poisson und stellt sich als Sekretär des ministerialen Abteilungsleiters vor. Förmlich und trocken teilt er dem sichtlich nervösen Alteisenhändler mit, sein Angebot sei das höchste und somit erhalte er den Auftrag. Monsieur Poisson ist erfreut und sagt zu, die Summe innerhalb einer Woche flüssig machen zu können. Zurück im Hotel ist Dan Collins jedoch keineswegs rundum glücklich mit dem Verlauf des Gespräches. Etwas am Verhalten des Alteisenhändlers hat ihn stutzig gemacht. Ich glaube, ihm sind Zweifel gekommen, ob wir tatsächlich Regierungsbeamte sind. Für Victor Lustig ist dieser Verdacht natürlich alarmierend. Er weiß nur zu gut, wie instinktsicher sein Assistent in diesen Dingen ist, und entwickelt unverzüglich einen Plan, um den Argwohn seines Opfers zu zerstreuen. Collins soll bei Monsieur Poisson anrufen und ihn zu einer privaten Besprechung mit dem Abteilungsleiter bitten, wiederum im Hotel, denn wiederum ist die Angelegenheit von so vertraulicher Natur, dass das Gespräch keinesfalls im Ministerium stattfinden kann. Monsieur Poisson folgt dieser Einladung unverzüglich, und Victor beginnt ohne Umschweife ein Gespräch über seine private finanzielle Situation. »Wenn man seine Arbeitskraft in den Dienst des Staates gestellt hat«, gibt er zu verstehen, »sind die Möglichkeiten, es wirklich zu etwas zu bringen, doch recht eingeschränkt. Man sieht sich mitunter kaum in der Lage, für angemessene, würdige Garderobe zu sorgen.« Monsieur Poisson versteht nicht nur sofort, er ist sogar auf diese Situation vorbereitet. Gelassen holt er ein Bündel Geldscheine hervor und legt es auf den Tisch. »Man ist ja nicht naiv«, sagt er, »und weiß, wie man sich einem hohen Regierungsbeamten gegenüber zu verhalten hat.« Ebenso ungerührt steckt Victor Lustig das Geld ein und weiß, dass er mit dieser Finte alle Zweifel des Monsieur Poisson zerstreut hat. Ja, er hat es in der Tat mit echten Beamten zu tun. 3 Tage später trifft ein Scheck, ausgestellt für den Ankauf von 7.000 Tonnen Alteisen, ein. Im Gegenzug erhält Monsieur Poisson einen wiederum gut gefälschten Vertrag des Ministeriums inklusive aller notwendigen Stempel, ausgestellt für einen offiziellen Abrissbeginn, der weit genug in die Zukunft gelegt ist, damit der Graf und sein Assistent den Scheck einlösen und sich anschließend ohne Hast ins Ausland absetzen können. Mehrere Wochen verbringen sie in Wien und studieren allmorgendlich die französische Presse. Doch nirgends wird über ihren Coup berichtet. Monsieur Poisson hat es offensichtlich vorgezogen, nicht zur Polizei zu gehen und seine Blamage lieber für sich zu behalten. Erfahren soll die Öffentlichkeit vom Meisterstück den Eiffelturm verkauft zu haben, erst ein paar Jahre später, nachdem Victor Lustig das Wahrzeichen der Hauptstadt Frankreichs ein zweites Mal verkauft hat, mit der gleichen Masche, an einen anderen Schrotthändler. Der scheut die Blamage nicht und geht zur Polizei. Die Presse hängt die Sache sofort an die große Glocke. Zu verrückt ist die Geschichte, um nicht in ganz Europa für Aufsehen und Heiterkeit zu sorgen. Victor Lustig aber gefällt dieser Rummel gar nicht. Publicity ist Gift für sein Geschäft. Und so hält er die Zeit für gekommen, Europa den Rücken zu kehren und wieder hinüber in die USA zu wechseln, wo seine früheren Missetaten inzwischen weitgehend in Vergessenheit geraten sind. Die Summe, die er für den Verkauf des Eiffelturms erhalten hat, wird er sein Leben lang geheim halten. Und auch Monsieur Poisson hat sie niemals preisgegeben.